Das nächste Lied ist für den roten Dreck in der Hafenstraße, Mann. Wir kriegen euch alle, Mann. Wir zünden euch an, oder was? Hafenstraße brennt! Soll ich mehr vor den roten Türmen, dann werden ihre Hafenstraße stürmen. Linke Autonome schmeißen Pflaster Steine. Hängt sie endlich auf, die roten Schweine. Die Hafenstraße brennt! Die Hafenstraße brennt! Die Hafenstraße brennt! Die Hafenstraße brennt! Auf dem linken Auge flitzt. Unsere Proteste fallen jetzt im Sinn. Wir wollen nicht länger den roten Terror leben. Heute lässt die Abendstraße ein Bild zu ergeben. Die Abendstraße flitzt.